Die möblierte Moral. Mancher Mann Mafia möchte schlafen, schlafen. Und er möchte selbstbestimmt nicht gern so, gern so. Andere Menschen will er immer schlafen, schlafen. Und er macht sie zum möblierten Herrn. Er verschickt sie zum verschickten Samen. Manchmal logiert und manchmal auch so. Manchmal über Tüte, Gürtel aus dem Rahmen, sagt die Möbel, sei keinen Tod. Selbst das Handtuch möchte sauber, einen dreimal großen Posten, eine Mark, eine Mark. Manche diese Schachtel zu beschreiben, das gleich mal so stark ist, ein Wort zu stark. Ist ja noch viel schlimmer, noch viel schlimmer.